Ich war krank. Krank auf den Tod von dieser langen Qual. Und als man mir schließlich die Fesseln abnahm und ich mich setzen durfte, spürte ich, dass mir die Sinne schwanden. Das Urteil, das gefürchtete Urteil zum Tode, war das Letzte, was deutlich hervorgehoben meine Ohren erreichte. Danach schien der Klang der Inquisitorenstimmen zu einem einzigen unbestimmten Traumgemurmel zu verschmelzen. Es beschwor in meiner Seele die Vorstellung, dass sich etwas drehe, wohl weil sich in der Fantasie das Bild eines kreisenden Mühlrades einstellte, dies aber nur kurze Zeit, denn bald darauf hörte ich nichts mehr. Doch konnte ich eine Weile noch sehen, mit welch schrecklich übergreller Schärfe aber. Die Lippen der Richter in schwarzer Robe sah ich, sie erschienen mir weiß, weißer denn das Blatt, auf das ich diese Worte schreibe, und gar bis zum grotesken dünn, dünn in dem ingrimmigen Ausdruck ihrer Festigkeit, unerschütterlicher Entschlossenheit, grausamer Verachtung menschlicher Qual. Ich sah, wie der Spruch, der mir Schicksal war, noch immer diesen Lippen entströmte. Ich sah, wie sie sich zu tödlicher Rede verzerrten. Ich sah sie die Silben meines Namens formen, und ich schauderte, weil kein Laut darauf folgte. Auch sah ich, während weniger Augenblicke wahnsinnigen Entsetzens, das sachte und nahezu unmerkliche Wehen der schwarzen Draperien, welche die Wände des Raumes verhüllten, und dann fiel mein Blick auf die 7 hohen Kerzen auf dem Tische. Zuerst erweckten sie den Eindruck von Barmherzigkeit und wirkten wie weiße, schlanke Engel, die mich retten würden. Doch dann kam auf einmal eine tödlich schreckliche Übelkeit über meinen Geist, und jede Fiber meines Leibes fühlte ich erbeben, als hätte ich den Draht einer galvanischen Batterie berührt, während die Engelsgestalten wesenlose Gesichter wurden, mit Flammenhäuptern, und ich erkannte, dass von ihnen keine Hilfe käme. Und dann stahl sich wie eine köstliche Melodie der Gedanke mir in den Sinn, wie süß doch die Ruhe im Grabe sein müsse. Ganz sachte und heimlich nahte er sich, und es schien lange zu währen, bis ich ihn klar erfasst, doch eben als mein Geist ihn endlich recht zu spüren und in sich aufzunehmen begann, verschwanden die Gestalten der Richter vor mir wie durch Zauberkraft. Die hohen Kerzen sanken ins Nichts, ihre Flammen erloschen. Das Dunkel der Finsternis brach herein. Alle Empfindungen schienen verschlungen von einem wild rasenden Sturze, wie wenn die Seele niederführe in den Hades. Dann waren Schweigen und Stille und Nacht das All. Ich war ohnmächtig geworden, will aber dennoch nicht sagen, dass das Bewusstsein mir gänzlich geschwunden war. Was mir davon verblieben war, will ich nicht zu bestimmen versuchen, noch gar zu beschreiben. Doch war nicht alles geschwunden. Im tiefsten Schlummer, nein. Im Fieberwahne, nein. In einer Ohnmacht, nein. Im Tode, nein, selbst im Grabe ist nicht alles verloren. Sonst gäbe es ja keine Unsterblichkeit für den Menschen. Erwachen wir aus allertiefstem Schlaf, zerreißen wir das zartfeine Gewebe irgendeines Traumes. Doch schon eine Sekunde danach, so dünn mag das Gespinst gewesen sein, erinnern wir uns nicht einmal mehr, dass wir geträumt. Bei der Rückkehr aus der Ohnmacht ins Leben gibt es 2 Stadien. Erstens das seelisch-geistige Bewusstwerden, zweitens das Bewusstwerden der physischen Existenz. Es dünkt wahrscheinlich, dass bei Erreichen des 2. Stadiums, gesetzt den Fall, wir könnten uns der Eindrücke des 1. noch entsinnen, diese Eindrücke uns von Erinnerungen an den Abgrund dahinter Kunde gäben. Und dieser Abgrund ist was? Wie sollen wir zumindest seine Schatten von denen der Gruft unterscheiden? Doch wenn die Eindrücke dessen, was ich das erste Stadium genannt habe, auch nicht nach Belieben wieder ins Gedächtnis gerufen werden können, kehren sie nicht dennoch nach langer Zwischenzeit ungebeten wieder, indes wir uns verwundert fragen, woher sie kommen mögen? Wer nie die Ohnmacht kennengelernt, der wird auch nie in der Kohlenglut seltsame Paläste finden und erschreckend vertraute Gesichter. Nie wird er in den Lüften schwebend die düsteren Visionen schauen, welche dem Blicke der vielen verwehrt. Nie wird er über den Duft einer unbekannten Blume sinnen. Nie wird dessen Hirn in Verwirrung geraten, ob der Bedeutung irgendeiner melodischen Kadenz, wie sie nie zuvor noch seine Aufmerksamkeit gefesselt. Inmitten häufiger und nachdenklicher Mühen, mich zu erinnern, inmitten ernsten Ringens, Zeichen jenes Zustandes des scheinbaren Nichtseins wiederzugewinnen, in welches meine Seele versunken war, gab es Augenblicke, da mir gelingen träumte, gab es kurze, sehr kurze Momente, da ich Erinnerungen heraufbeschwor, die sich, wie es bei klarem Verstand späterer Zeit mir gewiss, nur auf jenen Zustand scheinbarer Bewusstlosigkeit beziehen konnten. Diese Schatten der Erinnerung erzählen undeutlich von großen Gestalten, die mich aufhoben und schweigend hinabtrugen, tiefer hinab. Immer tiefer, bis ein grässlicher Schwindel mich fasste bei dem bloßen Gedanken, es gehe hinab ins Bodenlose. Sie erzählen auch von einem vagen Schauder, der mein Herz gepackt darob, dass dieses Herz so unnatürlich still. Dann kommt, jäh, ein Gefühl der Regungslosigkeit aller Dinge, wie wenn die, welche mich trugen, ein grausig gespenstischer Zug, in ihrem Abstieg gar die Grenzen des Grenzenlosen überschritten hätten und nun von den Mühen ihrer Arbeit ruhten. Danach weiß von Ödheit mein Gedächtnis und von Dumpfheit, und dann ist alles Irrsinnigkeit, der Irrsinn einer Erinnerung, die mit verbotenen Dingen sich quält. Ganz plötzlich aber kam in meine Seele Bewegung und Schall zurück, das stürmisch stoßende Pochen des Herzens und mir im Ohr der Klang seines Klopfens. Dann eine Pause. Leer ist alles. Blank und bar. Dann wieder Laut und Bewegung und Berührung. Ein Prickeln geht durch meinen Leib. Dann nichts als das Bewusstsein zu existieren, ohne jeden Gedanken, ein Zustand, der lange anhielt. Dann, ganz plötzlich, Denken und schauderndes Entsetzen und bedrückendes Bemühen, mein wirkliches Befinden zu erfassen, dann sehnliches Verlangen, in Empfindungslosigkeit zu versinken, dann ein jähes Wiederaufleben der Seele und die Anstrengung, mich zu bewegen, gelingt, und nun völliges Erinnern an den Prozess, die Richter, die schwarzen Draperien, an das Urteil, meine Übelkeit, die Ohnmacht. Dann gänzliches Vergessen von allem, was hernach folgte, von all dem, was spätere Zeit und nachdrückliches Bemühen mir vage wieder in Erinnerung zu bringen vermochten. Bis dahin hatte ich die Augen nicht geöffnet. Ich spürte, dass ich ungefesselt auf dem Rücken lag. Ich streckte die Hand aus, sie fiel schwer auf etwas Feuchtes, Hartes. Dort ließ ich sie viele Minuten liegen, während ich mir vorzustellen suchte, wo und was ich sein könne. Es verlangte mich, meine Augen zu brauchen, doch ich wagte es nicht, Mir bangte vor diesem ersten Blick auf das, was mich umgab. Nicht, dass ich fürchtete, Schreckliches zu schauen, sondern mir graute davor, es könne nichts zu sehen sein. Endlich riss ich, wilde Verzweiflung im Herzen, die Augen auf. Da bestätigten sich denn meine schlimmsten Ahnungen. Um mich herum herrschte die Schwärze ewiger Nacht. Ich rang nach Atem. Die tiefe, dichte Finsternis schien mich zu erdrücken und zu ersticken. Die Luft war unerträglich dumpf. Noch immer lag ich ruhig da und bemühte mich, meinen Verstand zu gebrauchen. Ich rief mir das Inquisitionsverfahren ins Gedächtnis und versuchte, mir von jenem Punkte aus meine wirkliche Lage abzuleiten. Das Urteil war gefällt, und es wollte mir scheinen, dass seither sehr lange Zeit vergangen sei. Doch nicht einen Augenblick lang hielt ich mich für tatsächlich tot. Eine solche Annahme ist, trotz allem, was wir bei den Dichtern lesen, ganz unvereinbar mit dem wirklichen Sein. Doch wo nun und in welcher Lage war ich? Die zum Tode Verurteilten fanden gewöhnlich bei den Autos de Fe ihr Ende, das wusste ich. Und ein solches war gerade in der Nacht jenes Tages abgehalten worden, da ich vor Gericht gestanden. Hatte man mich in mein Verlies zurückgebracht, um die nächste Opferung abzuwarten, die erst in vielen Monaten stattfinden würde? Das, so erkannte ich gleich, konnte nicht sein. Opfer hatte man unmittelbar gebraucht. Überdies hatte mein Kerker, wie alle Todeszellen in Toledo, einen steinernen Boden besessen. Auch war das Taglicht nicht gänzlich ausgesperrt gewesen. Ein grauenhafter Gedanke jagte mir nun plötzlich das Blut in Strömen zum Herzen, und für kurze Zeit sank ich erneut in Empfindungslosigkeit zurück. Als ich wieder zu mir kam, sprang ich sogleich auf die Füße, ein krampfhaftes Zittern in allen Gliedern. Wild warf ich nach allen Richtungen die Arme über und um mich. Ich fühlte nichts, doch fürchtete ich, mich auch nur einen Schritt von der Stelle zu bewegen, aus Angst, dass ich an die Wände eines Grabes stoßen könnte. Schweiß brach mir aus allen Poren und stand in kalten, dicken Tropfen auf meiner Stirn. Die Qual der Ungewissheit ward schließlich unerträglich, und vorsichtig bewegte ich mich vorwärts, die Arme ausgestreckt, und die Augen traten mir bald aus den Höhlen in der Hoffnung, doch einen schwachen Lichtschein zu erspähen. Viele Schritte tat ich vorwärts, doch noch immer war alles Schwärze und Leere. Ich atmete auf. Offenbar schien wenigstens nicht das grässlichste aller Geschicke meiner zu harren. Und nun, da ich mich vorsichtig Schritt um Schritt weiter vorwärts tastete, drängten sich mir tausend dunkle Gerüchte von den Schrecken Toledos in die Erinnerung. Seltsame Dinge hatte man sich von den Verliesen erzählt. Ich hatte sie stets für Fabeln gehalten, dennoch aber sonderbar und viel zu grausig, als dass man sie anders als flüsternd wiederholen könnte. Hatte man mich bisher verschont, damit ich hier in dieser unterirdischen Welt der Finsternis Hungers sterben sollte? Oder welches vielleicht noch furchtbarere Schicksal erwartete mich? Dass am Ende der Tod stehen würde, ein Tod von mehr denn üblicher Grausamkeit, daran zweifelte ich nicht, kannte ich doch die Sinnesart meiner Richter nur zu gut. Die Art nur und die Stunde waren es, die mich beschäftigten und quälten. Meine ausgestreckten Hände stießen schließlich auf ein festes Hindernis. Es war eine Wand, dem Anschein nach steinernes Mauerwerk, sehr glatt, glitschig und kalt. Ich ging daran entlang, behutsamen Schritts und mit all dem Misstrauen, welches gewisse alte Erzählungen mir eingeflößt hatten. Dies Vorgehen gewährte mir jedoch keinerlei Aufschluss, um die Ausmaße meines Kerkers bestimmen zu können. Mochte ich doch wohl im Kreise gehen und, ohne es recht eigentlich zu merken, zu dem Punkte zurückkehren, von dem ich ausgegangen, so vollkommen gleichförmig wirkte die Wand. Darum suchte ich nach dem Messer, welches in meiner Tasche gewesen war, als man mich vor das Inquisitionsgericht geführt hatte, doch es war fort. Meine Kleider waren gegen einen Kittel aus grobem Serge vertauscht worden. Ich hatte die Klinge in einen winzigen Spalt des Mauerwerks treiben wollen, um so meinen Ausgangspunkt zu markieren. Dennoch war die Schwierigkeit nur gering, wiewohl sie mir in meiner verwirrten Fantasie zunächst unüberwindlich schien. Ich riss ein Stück vom Saume des Kittels ab und legte den Fetzen in voller Länge und im rechten Winkel zur Wand. Wenn ich mich nun rings um mein Gefängnis herumtastete, müsste ich unweigerlich wieder auf diesen Stofffetzen stoßen, sobald ich die Runde vollendet hätte. So wenigstens dachte ich. Doch ich hatte nicht mit der Ausdehnung des Kerkers gerechnet, noch mit meiner eigenen Schwäche. Der Boden war feucht und schlüpfrig. Eine Weile war ich dahin gewankt, da strauchelte ich und stürzte. Meine übergroße Erschöpfung ließ mich auf dem Boden liegen bleiben, und wie ich so lag, übermannte mich alsbald Schlaf. Als ich erwachte und einen Arm ausstreckte, fand ich neben mir einen Laib Brot und einen Krug mit Wasser. Ich war viel zu erschöpft, um über diesen Umstand nachzudenken, sondern aß und trank nur voller Gier. Kurz darauf nahm ich meinen Rundgang in meinem Gefängnis wieder auf, und mit viel Mühe gelangte ich schließlich zu dem Fetzen Serge. Bis zu dem Zeitpunkt, da ich hingefallen, hatte ich 52 Schritte gezählt, und als ich meinen Weg fortsetzte, hatte ich noch 48 weitere gezählt, wonach ich bei dem Stofffetzen angelangt war. Insgesamt waren es also 100 Schritte, und wenn ich ihrer 2 auf ein Yard rechnete, so mochte das Verlies wohl 50 Yards im Umfang messen. Allerdings war ich in der Mauer auf viele Winkel gestoßen, und so vermochte ich mir keine rechte Vorstellung von der Form des Gewölbes zu machen, denn ein unterirdisches Gewölbe, anders konnte ich es mir nicht denken, musste es wohl sein. Ich verband mit diesen Nachforschungen kaum ein Ziel, gewiss keine Hoffnung. Doch eine unbestimmte Neugier trieb mich dazu, darin fortzufahren. Ich ließ ab von der Mauer und beschloss, den Raum im Innern des Gemäuers zu durchqueren. Zuerst setzte ich meine Schritte äußerst vorsichtig, denn der Boden, ob zwar dem Anschein nach von festem Untergrund, war tückisch glitschig. Endlich jedoch fasste ich mir ein Herz und zögerte nicht mehr, fest auszuschreiten, bemüht, in möglichst gerader Linie hinüberzukommen. Auf diese Weise hatte ich wohl 10 oder 12 Schritte zurückgelegt, als sich der Rest des abgerissenen Kittelsaums zwischen meinen Beinen verfing. Ich trat darauf und fiel heftig aufs Gesicht. In der Verwirrung, die mit dem Sturz einherging, bemerkte ich nicht gleich einen einigermaßen erschreckenden Umstand, welcher jedoch ein paar Sekunden später, während ich noch hingestreckt lag, meine Aufmerksamkeit gefangen nahm. Und zwar war dies Folgendes. Mein Kinn ruhte auf dem Boden des Kerkers, meine Lippen aber und der obere Teil des Kopfes, wiewohl allem Anschein nach in geringerer Höhe als das Kinn, berührten nichts. Zugleich schien meine Stirn in feuchtem, kaltem Dunst gebadet, und der eigentümliche Geruch fauligen Schwammes stieg mir in die Nase. Ich streckte den Arm aus und stellte schaudernd fest, dass ich genau am Rande einer kreisrunden Grube hingestürzt war, deren Ausdehnung ich im Augenblick natürlich nicht auszumachen vermochte. Ich tastete am Mauerwerk gleich unterhalb der Kante hin, und es gelang mir, einen kleinen Brocken herauszuklauben, den ich in den Abgrund fallen ließ. Sekundenlang lauschte ich dem Widerhall, da er im Fallen gegen die Seitenwände des Schachtes prallte. Schließlich tauchte er mit dumpfem Schlag in Wasser, gefolgt von lautem Echohall. Im selbigen Augenblick vernahm ich einen Laut, wie wenn über mir sich eine Tür hastig öffnete und ebenso rasch wieder schloss, während ein schwacher Lichtschimmer plötzlich durch das Dunkel blitzte und ebenso plötzlich wieder erlosch. Klar erkannte ich, welches Schicksal mir bestimmt gewesen, und gratulierte mir selber ob des Missgeschicks, welches mich zur rechten Zeit ereilt hatte, so dass ich diesem Los entronnen war. Noch ein Schritt, bevor ich stürzte, und die Welt hätte mich nie mehr gesehen. Und der Tod, dem ich soeben entgangen, war genau von jener Art, welche mir in den Geschichten über die Inquisition als freie Erfindungen gegolten hatte. Den Opfern ihrer Tyrannei blieb die Wahl zwischen einem Tode unter entsetzlichsten physischen Qualen oder einem Tode voll der grässlichsten seelischen Torturen. Mir hatte man Letzteren bestimmt. Von langem Leiden waren meine Nerven zerrüttet, so dass ich schon beim Klange meiner eigenen Stimme erzitterte und in jeglicher Hinsicht ein passendes Objekt für jene Art der Folter geworden war, die meiner harrte. An allen Gliedern zitternd, tastete ich mich zur Mauer zurück, entschlossen, lieber dort zugrunde zu gehen, als mich den Gräueln der Brunnenlöcher auszusetzen, wie sie meine Fantasie sich nun in großer Zahl allenthalben in dem Verliese vorstellte. In anderer Gemütsverfassung hätte ich vielleicht den Mut gefunden, meinem Elend sogleich durch einen Sprung in einen dieser Abgründe ein Ende zu machen. Jetzt aber war ich der allergrößte Feigling. Auch konnte ich nicht vergessen, was ich über diese Gruben gelesen hatte, dass es nämlich keineswegs zu ihrer entsetzlichen Bestimmung gehörte, das Leben jäh zu enden. Heftige Erregung hielt mich viele Stunden wach, doch endlich schlummerte ich wieder ein. Beim Erwachen fand ich, wie zuvor, neben mir einen Laib Brot und einen Krug Wasser. Ein brennender Durst verzehrte mich, und ich leerte das Gefäß auf einen Zug. Es musste ein Betäubungsmittel enthalten haben, denn kaum hatte ich getrunken, so überkam mich unwiderstehliche Schläfrigkeit. Ich sank in tiefem, todesähnlichen Schlaf. Wie lange er währte, weiß ich natürlich nicht. Doch als ich dann wieder die Augen aufschlug, waren die Dinge um mich her zu erkennen. Durch einen schauerlich schwefelgelben Schimmer, dessen Ursprung ich zunächst nicht entdecken konnte, vermochte ich Ausmaß und Umriss des Gefängnisses wahrzunehmen. In seiner Größe hatte ich mich gewaltig getäuscht. Der gesamte Umfang seiner Mauern betrug nicht über 25 Yards. Mehrere Minuten lang bereitete mir diese Tatsache eine Menge eitler Sorgen, ja eitel fürwahr. Denn was konnte unter den schrecklichen Umständen, in denen ich mich befand, geringere Bedeutung haben, denn die bloßen Maße meines Kerkers? Doch meine Seele zeigte ein ganz unbändiges Interesse an Kleinigkeiten, und ich plagte mich redlich, den Irrtum aufzuklären, welchen ich bei meiner Vermessung begangen. Blitzartig ging mir endlich die Wahrheit auf. Bei meinem ersten Erkundungsversuch hatte ich bis zu dem Zeitpunkt, da ich hinfiel, 52 Schritte gezählt. Da musste ich bis auf einen oder zwei Schritt an dem Serge-Streifen gewesen sein. Tatsächlich hatte ich meinen Rundgang um das Gewölbe schon fast vollendet. Dann hatte ich geschlafen, und beim Erwachen muss ich wohl denselben Weg wieder zurückgegangen sein, wodurch ich den Umfang beinahe für doppelt so groß gehalten, als er in Wirklichkeit war. Meine geistige Verwirrung ließ mich nicht bemerken, dass ich, die Mauer zur Linken, meinen Rundgang begonnen hatte und diese am Ende dann zu meiner Rechten lag. Auch hinsichtlich der Form des Gemäuers hatte ich mich getäuscht. Als ich meinen Weg ertastete, hatte ich viele Winkel gefunden und daraus die Vorstellung großer Unregelmäßigkeit abgeleitet. So mächtig wirkt totale Finsternis auf einen, der aus Betäubung oder Schlaf erwacht. Die Winkel waren nichts weiter, als dass ich in unregelmäßigen Abständen ein paar geringfügige Vertiefungen oder Nischen fanden. Im Allgemeinen war der Kerker quadratisch. Was ich für Mauerwerk gehalten, schien mir nun Eisen zu sein oder irgendein anderes Metall, gewaltige Platten, deren Naht- oder Verbindungsstellen jene Vertiefungen bildeten. Die gesamte Oberfläche dieser metallenen Umwandung war aufs Primitivste beschmiert mit all den grässlichen und abstoßenden Ausgeburten, wie sie den abergläubischen Grabesvorstellungen der Mönche entspringen, Teufelsgestalten in drohender Gebärde, daneben Gerippe und andere tatsächlich viel ärgere Schreckensbilder bedeckten und verunstalteten die Wände. Ich bemerkte, dass die Umrisse dieser Ungeheuer hinreichend deutlich waren, die Farben aber verblasst und verschwommen wirkten, als habe feuchte Luft das ihre getan. Nun nahm ich auch den Boden wahr, der aus Stein bestand. In der Mitte gähnte die kreisrunde Grube, deren Schlund ich entronnen war, doch war es die einzige im Verlies.